7. Detektivarbeit 3. An diesem heißen Sommertag ist das kleine Leonie-Freibad sehr voll. Lachende Kinder springen ins Wasser oder kaufen ein Eis. Ihre Mütter liegen auf der Wiese, unterhalten sich miteinander und genießen die Nachmittagssonne. Carsten Zara musste eine Eintrittskarte kaufen, obwohl er weder ein Handtuch noch eine Badehose dabei hat. Nun geht er am großen Schwimmbecken entlang auf den Kiosk zu. Am Rand des Schwimmbeckens sitzt auf einer Bank ein gut aussehender, schlanker Mann mit kurzen weißen Hosen, einem weißen T-Shirt und einer Sonnenkappe. »Sind Sie der Bademeister?« »Komische Frage«, sagt der Mann und dreht den Kopf in Carsten Zaras Richtung. Auf seiner Kappe steht »Bademeister«. »Was gibt's denn?« Carsten Zara setzt sich neben den Mann auf die Bank. Die spielenden Kinder machen einen unglaublichen Lärm. »Arbeiten Sie schon lange hier?« schreit Carsten Zara. »Was soll das werden?« schreit der Bademeister. »Ein Ratespiel?« »Ich suche eine Frau«, schreit Carsten Zara. »Da sind Sie bei mir falsch«, schreit der Bademeister. Eines der Kinder springt ins Wasser. Der Bademeister steht auf. »Hey, du da«, schimpft er, »nicht von der Seite reinspringen!« Er setzt sich wieder. Jetzt sind die Kinder etwas leiser. Der Bademeister deutet hinter sich. »Versuchen Sie es doch mal auf den Liegewiesen oder noch besser bei einer Partnervermittlung!« »Haha«, sagt Carsten Zara. Er holt ein Foto aus seiner Brusttasche und hält es dem Bademeister hin. »Haben Sie diese Dame schon mal hier gesehen?« Der Bademeister nimmt das Foto und sieht es genau an. »Wow, die sieht ja super aus«, sagt er. »Wann soll sie denn bei uns gewesen sein?« »Vor einem Jahr.« »Tja, da war ich leider noch nicht hier.« Der Bademeister nimmt sein Funkgerät und spricht ein paar Worte hinein. Carsten Zara versteht nicht, was er sagt. Die Kinder sind so laut wie vorher und springen wieder von der Seite ins Schwimmbecken. Wasser spritzt heraus und macht Carsten Zaras Schuhe und Socken nass. Er sieht den Bademeister an. Der lacht. »Hey, hey, hey, nicht von der Seite reinspringen!« Ein zweiter älterer Bademeister kommt über die Wiese gelaufen. Die Kinder rennen schreiend weg. »Was ist denn los, Max?« fragt der Mann seinen jüngeren Kollegen. Max gibt ihm das Foto. »Hier, Willi, unser Freund mit den nassen Füßen möchte wissen, ob du diese Dame letzten Sommer mal gesehen hast.« Willi sieht zuerst Carsten Zara an, dann das Foto. Sein Blick ist kühl, aber interessiert. »Und warum möchte er das wissen?« Carsten Zara entschließt sich, nahe bei der Wahrheit zu bleiben. »Ich bin Privatdetektiv. Einer meiner Kunden sucht die Frau.« »Lassen Sie mich raten. Ein alter Mann mit ziemlich viel Geld?« »Ihre erste Vermutung ist richtig. Die zweite leider nicht mehr.« »Okay, ich verstehe. Sie war letzten Sommer hier, wochenlang. Fast jeden Tag. Bis Ende Juli hat sie mit jedem älteren Herrn geflirtet, der irgendwie nach Kohle aussah. Dann war sie plötzlich weg und ich habe sie nie mehr gesehen.« Der Mann gibt Carsten Zara das Foto zurück. »Ihr Vorname war Elena. Das ist alles, was ich weiß.«